für immer Punk ein Leben lang. Denn nichts hat sich verändert seit der Zeit. Wir glauben immer noch daran, für immer Punk ein Leben lang. Denn nichts hat sich verändert seit der Zeit, als wir noch Kinder.